Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von meinem Fitness-Podcast. Ich bin TheKai121 und heute werden wir ganz einfach mal über Zac Efron reden, über seine Form im neuen Film Baywatch, über die Medien, die sich über ihn zerreißen, dass er ja auf Steroiden sei oder Wachstumshormonen, wie man denn so krass aufbauen könnte in so kurzer Zeit. Ja, und ihr werdet einfach mal meine Meinung dazu erfahren und des Weiteren werde ich euch noch ein paar Tipps geben und euch erzählen, nach was für einem Trainingsplan er trainiert und ja, wie ihr das nachmachen könnt. So, erst einmal muss man ja sagen, jedes Jahr gibt es das wieder, diesen einen Celebrity, der so aussieht, wie jeder Typ gern aussehen würde. Dieses Jahr ist es nun mal Zac Efron im neuen Film Baywatch, der jetzt im Sommer rauskommt. Klar, die Bilder sehen krass aus, aber naja gut. Hauptdarsteller musste ja auch auf dem Bauch der Sixpack nachgemalt werden. Also meiner Meinung nach ist Zac Efron definitiv nicht auf Stoff. Man muss ihm die harte Arbeit anerkennen, die er wahrscheinlich für seinen Body brauchte. Aber wenn man ihn jetzt mit anderen Bodybuilding-Größen vergleicht, wie in etwa Dwayne The Rock Johnson, der ja auch in dem Film mitspielt, das ist ein ganz großer Unterschied. Dann dazu kommt, er ist halt der sportliche Typ, wahrscheinlich gute Genetik, Push-Pull-Beine und hauptberuflich wahrscheinlich nur Vorbereitung auf den Film. Ja, da kann man schon einiges reißen. Ich weiß nicht, warum alle sagen, er wäre auf Stoff. Kommen wir nochmal auf die Ernährung zu sprechen, beziehungsweise auf sein Ernährungsprinzip. Er hat wohl keine Massephase, keinen Bulk oder ähnliches hingelegt und auch keinen richtigen Cut, sondern dauerhaft solid gegessen, nicht zu viel, nicht zu wenig, Muskeln langsam aufgebaut, aber dafür den niedrigen Körperfettanteil gehalten und dadurch hat er halt dauerhaft diese Form. Dadurch glaube ich zum Beispiel auch, er wird nicht wie Taylor Lautner nach dem Film seine gute Figur verlieren, sondern das halten können, weil er eben nicht dieses Auf und Ab zwischen Bulk und Cut hat, also zwischen zunehmen, um Gewicht zuzulegen und auch mehr Gewicht stemmen zu können und abnehmen, um vernünftig dann am Strand auszusehen. Was ich ja zum Beispiel auch momentan zumindest verfolge und auch unterstütze. Also man sollte dauerhaft seine Ernährung so anpassen, dass man solide und langsam weiter aufbaut, aber nie wirklich an Fett zulegt, also nicht wirklich viel, also keine richtige Massephase in dem Sinne hinlegt. Und dafür dann aber auch nicht so eine heftige Diät hinlegen muss. Vielleicht Mini-Cut, also vielleicht 3-4 Wochen mal richtig cutten, aber nicht irgendwie monatelang Diät und monatelang Massephase, weil das ist auch von den Hormonen her für den Körper sehr ungesund, weil die hin und her schwinken. Also das war jetzt mal eine sehr kurze Folge, so meine Meinung zu Zac Efron und seiner Form, seinem Training und seiner Ernährung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja nochmal auf meinem Blog vorbeischauen, wo ich die Bilder raushaue und noch ein paar zusätzliche Informationen. Den findet ihr unter www.thekai121-podcast.blogspot.de. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Ach, auf meinem Blog könnt ihr übrigens noch in den Kommentaren Fragen stellen, die ich dann ganz sicher im nächsten Video beantworten werde. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.